meine Zuhörer. Alle Kunst widerstrebt dem Vergehen der Zeit, möchte einen Moment bewahren, eine Zeitspanne dauern lassen. Dass aber ein ganz bestimmtes Datum beschworen wird, das brennende Gegenwart bleiben soll, wie in Leos Janáčeks Sonate 1. Oktober 1905, das dürfte doch sehr selten sein. In Brünn waren zu Beginn des Jahrhunderts Konflikte zwischen der herrschenden deutschsprachigen Bourgeoisie und der unterdrückten Arbeiterschaft ausgebrochen. 1905 kam es dort bei Demonstrationen für die Errichtung einer tschechischen Universität zu schweren Zusammenstößen, bei denen der Arbeiter František Pavlík den Tod fand. Ob sich Janáček selber unter den Demonstranten befand oder seine Studenten, er war ja damals seit langem Leiter der Brünner Orgelschule, das ist nicht bekannt. Aber nationaler Enthusiasmus verbindet sich in ihm mit dem Leiden an sozialer Ungerechtigkeit und setzt ihn in Brand. Wie man ja immer, wenn man Leos Janáček zu charakterisieren sucht, ihm als einem allzeit Entflammten begegnet. Seit der Oper Jenufa von 1903 ist da in Janáčeks Musik ein revolutionärer Unterton, der bis in die letzten Werke hinein immer mächtiger wird. Im Gegensatz etwa zu dem eine Generation jüngeren Bartók, dessen Bilanz im Spätwerk Resignation genannt werden könnte, geht bei Janáček etwas wie revolutionäre Hoffnung ins kompositorische Verfahren ein. Das Beständige, die Folklore und der kollektive Sprachtonfall stößt mit der Ungeduld dieses Komponisten zusammen. Aus Ruf wird Aufruf, aus Schrei Parole, aus Stammeln Signal, aus Klage wird Anklage. Eine Kunst wie die Janáčeks erhält exemplarisch Ernst Blochs Formulierung, der in großer Musik überhaupt den Ruf ins Entbehrte hörte. Hören Sie hier zunächst Leos Janáčeks Sonate, 1. Oktober 1905, Von der Straße ganz. Die Sätze sind Ahnung und Tod überschrieben. Thank you. Leoš Janáček setzte nicht Sprache in Musik, sondern holte seine Musik aus der Sprache. Und diese besondere Inspiration scheint mir in ihrer Konsequenz durchaus einzigartig. Noch im Januar 1928, wenige Monate vor seinem Tod, sagt der 74-Jährige in einem Interview: Sprachmelodie? Für mich hat die Musik so, wie sie aus den Instrumenten klingt, aus der Literatur und wenn es selbst Beethoven oder wer immer ist, wenig Wahrheit. Wissen Sie, es war irgendwie eigentümlich. Wenn mich jemand ansprach, ich habe seine Worte vielleicht nicht verstanden, aber der Tonfall. Ich wusste gleich, was in ihm steckt. Ich wusste, wie er fühlt. Ich habe es gehört, dass der Mensch innerlich, sagen wir, weint. Töne, der Tonfall der menschlichen Sprache, jedes Lebewesens überhaupt, hatte für mich die tiefste Wahrheit. Sprachmelodien sammle ich vom Jahr 1879 an. Ich habe eine riesenhafte Literatur. Wissen Sie, das sind meine Fensterchen in die Seele. So entsteht hier nicht, wie noch bei Smetana, bei Dvorak, eine Musik von Melodien, die sich aussingen können, sondern eher eine von sprachlichen Momentaufnahmen und daher von abbrechenden Fragmenten, die ihre augenblickliche Aktualität bewahren. Es klingt ja bei Janáček stets wie eruptiv, wie unmittelbar im Entstehen begriffen. Überhaupt ist der Entstehungsprozess der Janáčeks Musik ja merkwürdig einbeschrieben. Der Musikwissenschaftler Ludwig Kundera berichtet, er habe Janáček komponieren hören. Janáček hämmerte bei ständig niedergehaltenem Pedal ein und dasselbe Motiv aus dem Klavier hervor. Aus der Werve, mit der er spielte, war herauszufühlen, wie stark er vom Gefühlsinhalt des Motivs erregt und hingerissen wurde. Besonders deutlich bewahrt eine Skizze zum letzten der vier Klavierstücke im Nebel diese Phase des Komponiervorgangs. Indessen wird jenes Quasi-Improvisato, das alle späteren Stücke Janáceks bewahren, ja erst dadurch bedeutungsvoll, dass es sich mit der genauesten ökonomischen Planung verbindet. Ein Blick auf die Melodik in dieser Sonate zeigt das sogleich. Das ganze Werk, nicht nur sein erster, auch sein zweiter Satz, ist die Geschichte des Zerfalls der einzigen zusammenhängenden Melodiephrase, die den Anfang bildet. Sie könnte wohl in einem Volkslied vorkommen, als Anfang oder auch als Ende. Janáček aber betont hier den Endcharakter dadurch, dass er am Beginn der Phrase doppeltes Piano, beim Ausklang aber Mezzoforte vorschreibt. Es handelt sich hier mithin nicht um einen Aufbruch, sondern, wie es die Überschrift sagt, um die Ahnung des Endes. Wie aber ist aus solchem musikalischen Endcharakter überhaupt eine Initiative für den Fortgang zu gewinnen? Die Lösung ist überraschend einfach. Der Komponist entwickelt das Thema nicht in klassischer motivischer Arbeit, sondern komponiert den Nachhall aus. Man möchte hier von einem doppelten, ja drei- und vierfachen Nachhall reden, denn einerseits klingt das Melodieende oben sequenzierend nach. Andererseits in verändertem Rhythmus signalhaft unten. Aus diesen Signalen bildet sich dann die Figurenkette der späteren Begleitschichten. Die ganze Stelle lautet: In so verwirrend vielfachem Widerhall bildet sich jener weite Raum, der durch das gesamte Werk erhalten bleibt. Fast überflüssig scheint zu bemerken, dass sowohl das zweite Thema im ersten Satz nur eine Variante aus dem ersten Thema ist. Gleiches, das ist nämlich eine verkürzte Variante des ersten Themas ist, gilt für die Schlussgruppe. Auch das Thema des zweiten Satzes ist nur ein Element aus der ursprünglichen Liedzeile der zerfallenden, zersprengten Melodik. widerspricht merkwürdig die vollkommen intakte Sonatenform im ersten Satz. All ihre klassischen Forderungen werden hier noch einmal eingelöst. Der Charaktergegensatz des Passionato-Hauptthemas zum lyrischen Seitenthema. Ich spiele beide hintereinander. Und später ereignet sich der große Augenblick der Durchführung vor dem Repriseneintritt, wie so oft bei Beethoven. Verwunderlich bleibt nun, dass die klassische Sonatenform auch in ihrer überlieferten Harmonik um 1905 noch in dieser Weise funktionieren konnte. Was in klassischer Zeit als große Balance gelungen war, Musik zu komponieren, die den Forderungen konventioneller Formung genügte und doch zugleich Ausdruck spontaner Subjektivität war und so eben die Versöhnung des Allgemeinen mit dem Besonderen erscheinen ließ, das war bei uns am Anfang dieses Jahrhunderts nicht mehr möglich. Die Krise der Sonatenform war ja allgegenwärtig. Man braucht nur an Alban Bergs Sonate Opus 1 von 1908 zu denken, in der die Charaktere von Exposition, Durchführung, Reprise sich kaum mehr voneinander abheben. Bei Janáček dagegen wird diese Form noch einmal beseeltester Ausdruck. Ich möchte das an einer kleinen Stelle zeigen. In der Schlussgruppe der Exposition heißt es: In diesem ganz naiven Durgebrauch geht gegenüber der Molltonart des Ganzen etwas wie Hoffnung auf. Mit der gleichen melodischen Linie erscheint diese Stelle dann am Ende der Reprise. Verändert hat sich lediglich die Harmonie. Dur hat sich wieder in Moll gewandelt. Hier erlischt aller Schein von Hoffnung. Erstaunlich ist natürlich nicht der Tonartenkontrast an sich, sondern dass er einerseits von der Sonatenform vorgegeben ist und es andererseits doch leistet, genau den subjektiven Ausdruck zu repräsentieren, der hier allein angemessen ist. Ebenso ist das Adagio in seiner Form der Tradition treu. Es bildet eine große dreiteilige Liedform. Das weiträumige Thema beginnt und endet den Satz. Sie hören beide Versionen hintereinander. Dazwischen liegt ein durchführungsartiger Mittelsatz mit einer ins Grenzenlose tendierenden Steigerung. Ehe wir uns der überaus expressiven Sprache der Rhythmik in diesem Werk zuwenden, noch einen Blick auf die merkwürdige Geschichte dieses musikalischen Monuments. Das Werk hatte ursprünglich drei Sätze. Janáček vernichtete zunächst den dritten Satz, vermutlich nach der letzten Probe für die Aufführung in Brünn am 27. Januar 1906, die dann nur mit den ersten zwei Sätzen stattfand. Später vernichtete Janáček in Prag auch diese Teile des Werks. Inzwischen hatte die Pianistin Ludmila Tutschkova, sicherlich ohne Wissen Janáčeks, sich eine Abschrift des ersten und zweiten Satzes gemacht, die sie dem 70-jährigen Komponisten erst 1924 präsentierte, der dem Druck dann auch zustimmte. Über die Gründe, warum Janáček das Werk zuerst vernichtete, den Torso aber später doch anerkannte, lässt sich nur rätseln. War es ein Gefühl des Misstrauens gegen die künstlerische Darstellung dieses gewaltsamen Todes? Sprengt nicht Tod jeden künstlerischen Schein? Konnte eine runde klassische Form diesen Inhalt denn bruchlos umschließen? Wie kann man sich überhaupt den dritten Satz denken? Etwa als ein "Und ihr habt doch gesiegt", was ja immer etwas tief Unwahres hat? Ist hier nicht das Fragment aus den zwei übrigen Sätzen die dem Inhalt einzig angemessene Gestalt? Es ist zu vermuten, dass aus solchen Empfinden heraus der Komponist der Veröffentlichung dann doch endlich zustimmte. Die rhythmisch-metrische Sprache bei Janáček ist wohl das eigentlich Neue in dieser Musik. Sie hängt natürlich eng mit jenen fragmentarischen Sprachcharakteren zusammen. Fragmente steigern ja die Spannung, weil sie abbrechen und sich nicht in die Fortsetzung verströmen können. Ebenso wird die Musik durch permanente rhythmische Kontraste hoch aufgeladen, wie sie aus der Sprachmelodik entstehen. Der erste Satz beruht auf der verschiedenen metrischen Gestaltung des Taktes. 6/4, also 6/8-Takt gegen 4/8-Takt bei gleicher Taktlänge. Sein besonderer Akzent erhält dieser nicht ungewöhnliche Kontrast, aber erst im Zusammenhang mit der Überschrift, Ahnung. Ahnung ist noch nicht Gewissheit. Und die Unruhe dieses Zweifelns entsteht hier nicht nur im flackernden Feuerschein der Melodik, sondern vor allem durch das rhythmische Gegen- und Ineinander von 3/2 oder 6/4. Übrigens ergeben sich daraus auch im Rubato ganz verschiedene Ausdruckscharaktere. Am Beginn wirkt der metrische Wechsel als jähe Beschleunigung, als Vorwärtsstürzen. In den letzten Takten entsteht hier der Eindruck einer harten Bremsung der Bewegung. Beim zweiten Thema gerät der rhythmische Kontrast eher zur Beschwichtigung. Und im gleichzeitigen Gegeneinander von 6/8 oben und 4/8 unten in der Durchführung meldet sich immer der gleiche Widerspruch, der nicht zu schlichten ist. Im Adagio mit der Überschrift Tod ist dann zwar die Entscheidung zugunsten eines langsam schreitenden Metrums gefallen. Aber dieses selber ist nicht zu hören. Man wird beim Hören notwendig den Takt falsch verstehen, denn man hört etwa Folgendes. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Notiert ist indessen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Die schwere Taktzeit, die 1, fällt also 3 Takte hindurch stets auf die Pause. Und man kann ja die Pause nicht betonen. Und erst im 4. Takt auf den Akkord. Und dieser ist dann 4 Schläge hindurch regungslos zu halten. Der lange Halt im jeweils 4. Takt der Phrase, die punktierten Rhythmen, die ins Leere gehen, das bewirkt, dass spontan kaum zu hören ist, was im Text notiert ist. Im Grunde muss man den Text gesehen haben oder es müsste mitgezählt werden, um hier überhaupt zu verstehen. Aber eben gerade diese Beziehung des Hörbaren zum Unhörbaren ist der einzigartige Einfall in diesem Adagio. Erst wenn wir jenen schweigenden Grundschlag im Hintergrund erfasst haben, dem die Musik hier so ganz verfallen ist, erkennen wir die Wahrheit dieses Adagios. Die Aufgabe für den Interpreten wäre es eigentlich, den erbarmungslosen Zeitgang mit der Präzision eines Metronoms als Hintergrund zu empfinden und auf ihm im Vordergrund, im heftigsten emotionalen, in leidenschaftlichem Rubato, die abreißenden Melodierufe zu projizieren. Das aber ist unmöglich, weil man nicht zu gleicher Zeit Rubato und doch in striktem Non-Rubato spielen kann. Jede Interpretation gelangt hier an die Grenze. Sie kann sich der Idee des Adagios wohl nähern, aber sie doch nicht ganz einlösen. Und so löst Janácek die Wahrheit ein, dass Tod niemals ästhetisch darzustellen ist. Die gängigen Aufführungen dieses Adagios berücksichtigen meist den Kontrast zwischen Klang und Nichtklang im Hintergrund überhaupt nicht, sondern spielen vielmehr ein wohlig romantisches Rubato. Die Unmöglichkeit einer wirklich richtigen Darstellung steigert sich dann im Verlauf des Stückes. Der punktierte Rhythmus spaltet sich ab. Und mit Hilfe dieser punktierten Spaltelemente braut sich dann die Energie zusammen, die zum äußersten Passionato führt. Über dem dahinrasenden Kettenrhythmus erscheinen die Motive nun als Rufe, als fast naturalistische Schreie. All dies Aufbäumen, alle Rebellion, bleibt dem durchgehenden Grundschlag gegenüber doch ganz ohnmächtig. Vergebens versuchen die abreißenden Gesten, dem unerbittlichen Zeitgang zu widerstehen. Vollends unerkennbar wird dann die Notation am Ende und muss doch rigoros die Vorstellung beherrschen. Denn außer dem letzten Takt erscheint der schwere Taktteil überhaupt nicht mehr als Klang, sondern nur noch als Pause. Dass in der großen Musik nicht erst bei Leos Janácek der Bereich des Unhörbaren ebenso wichtig wie der des Hörbaren ist, dafür ist dieser zweite Satz ganz exemplarisch. Hören Sie nun nochmals die Sonate 1. Oktober 1905 von Leos Janácek mit den beiden Sätzen Ahnung und Tod.